Mr. Machinemeyer Hofer. Ein neuer Tag erwacht. Mr. Meyerhofer hat uns schon ein Lächeln gemacht. Mit jedem Sonnenstrahl strahlt die Zukunft hell. Ein Jahr voller Träume, das ist unser Schnell. Mr. Meyerhofer wünscht dir ein gutes Jahr 2026. Mr. Meyerhofer. Mr. Meyerhofer.